I never meant to hurt you. I found myself in woods and waters. Oh. No scruples. They're corrupt and immoral. Hier ist der Sunday Service und das gerade eben war Bill Ryder Jones, ein Singer-Songwriter aus Liverpool, der früher mal bei The Coral mitgespielt hat und seit einiger Zeit dort ausgestiegen ist, hat sein Debütalbum If veröffentlicht, auch schon gut ein, zwei Jahre her. Da gab es eher so kammermusikalische Kompositionen drauf zu hören. Jetzt hat er mit seinem neuesten Album A Bad Wind Blows in My Heart einen richtigen Schritt zum Singer-Songwriter gemacht und sehr, sehr ruhige Tracks da drauf zustande gebracht. Eben gerade war der Track White Swans zu hören. Heute beim Sunday Service gibt es Musik von Junip, die Yeah Yeah Yeahs sind dabei, es gibt James Blake, außerdem Motorpsycho, die Thermals und Kurt Wilde, nur um einmal einige zu nennen, die heute hier in der Sendung zu hören sein werden. Erstmal geht's mal weiter mit Bored Nothing. Thank you. Bored Nothing wurden ins Leben gerufen von einem gewissen Fergus Miller. Der kommt aus Melbourne, hat dieses Projekt gestartet, so ein bisschen als Home Recording Output für sein Songwriting. Er hat damals so einige Tapes aufgenommen, als er gerade mal Anfang 20 war. Inzwischen ist er ein bisschen älter geworden und hat so ein bisschen die besten Songs von seinen Tapes nochmal extrahiert und auf seinem Debütalbum gepackt, Bored Nothing, einfach nur betitelt, so eine Art Best-of sozusagen. Inzwischen auch nicht mehr als ein Mann-Solo-Projekt unterwegs, sondern mit so ein paar Freunden um ihn rumgeschart. Ist das Ganze inzwischen zum Bandprojekt gereift und von Bored Nothing war gerade der Track Bliss zu hören. Auch die nächste Band hat so eine Art Best-of oder sagen wir Outtake-Compilation hier zusammengefasst. Das sind die Dead Gays, eine Band um einen gewissen Cole Furlow aus Mississippi, also aus den USA. Ebenfalls vom gleichnamigen Album Dead Gays hier der Track This Big World. We'll be right back. schönster Lo-Fi-Distortion-Sound hier von Dead Gaze aus Mississippi. Deren Kopf, Cole Furlow, hängt übrigens auch so ein bisschen mit Dent May ab. Der ist ja auch bekannt für wundervollsten Lo-Fi-Sound. Wo wir gerade bei diesem Mädchen sind, einer der Mitbegründer dieser ganzen Lo-Fi-Szene ist sicherlich auch James McGnew, alias Dump. Er zupft den Bass bei Yola Tango in der Zwischenzeit oder ja, seit einigen Jahren, seit fast 20 Jahren. Hat aber Mitte der 90er angefangen, Anfang der 90er mit Lo-Fi-Aufnahmen in seinem eigenen Kämmerchen mit seinem Tascam 4-Track Recorder und die ersten beiden Alben, die damals veröffentlicht worden sind, Super Powerless und I Can Hear Music, wurden vor kurzem wieder veröffentlicht von letzterem, seinem zweiten Werk aus dem Jahre 74 oder 73. Hier der Track It's Not All Right von Dump. What it does to me. Das war Dump mit dem Track It's Not All Right. James McNew, ein ziemlich verhinderter Popstar, wie ich finde. Er hatte wirklich ein ziemlich gutes Songwriting. Wenn man die Tracks damals nicht Lo-Fi-mäßig, sondern richtig fett im Studio produziert hätte, dann wäre er vielleicht wirklich ein Popstar geworden. Wenn dann das Äußere auch noch dazu passen würde, er ist eigentlich ziemlich unpopstar-mäßig, was sein Erscheinungsbild betrifft. Aber ich glaube, das ist dann auch richtig so Masche bei ihm. Dump alias James McNew, der Track von seinem Album I Can Hear Music, erschien 93, 94. Und gerade eben frisch wieder veröffentlicht, das erste Mal übrigens auch auf Vinyl. Damals gab es die Sache nur auf CD, ein ganz un-Lo-Fi-mäßiges Medium natürlich. Aber für alle Vinyl-Nerds jetzt dann 20 Jahre später endlich das richtige Format auch dafür. Die Winnie Sigoma Band ist eine Kollaboration von Musikern, die aus London kommen und aus Nairobi. Power Punch heißt das zweite Album von dieser Band, aufgenommen in London und hier zu hören mit dem Track Margaret Allure. Yeah. Margaret Allure, ein Track von der Winnie Sigoma Band, eine, wie gesagt, Kollaboration von Musikern aus Ostafrika und aus London. Das Ganze von ihrem zweiten Album Power Punch, und das ist erschienen auf Brownswood Recordings, dem Label von Gilles Patterson, einem in England ansässigen DJ, der schon früher in den 90ern mit Labeln wie Acid Jazz oder Talkin' Loud Musikgeschichte geschrieben hat und seit einigen Jahren als Brownswood Recordings schöne Platten veröffentlicht. Auch der nächste Künstler hat eben dort sein neuestes Album rausgebracht. William Adamson heißt er. Es war eigentlich nur ein Pseudonym, ein neues von Rob Gallagher. Den kennt man schon als Mitglied der Acid Jazz Pioniere Galliano und natürlich auch als der Poet Earl Singer. Hier aber William Adamson mit seinem Track Rings of Saturn vom Album Under an East Coast Moon. exotic, so willing to wipe my knee and stop the shoreline in the whip of the wind. Where some come to preach now and others did sin. On clifftops and heathlands, some stood and some buried. The drift takes you inland, go drift through the wind. Sunday Service und das gerade eben war Connie Ox, ein ziemlich guter Singer-Songwriter, der vor einiger Zeit mit Raw Love Songs sein Debütalbum veröffentlicht hat und dann vor allen Dingen durch eine Kollaboration auffiel mit der Wino, also Scott Wino Weinrich. Die hieß damals Heavy Kingdom. Dadurch hat er dann so ein bisschen das Publikum, vielleicht auch die Presse für sich gewinnen können. Und jetzt ist mit Black Happy vor kurzem sein neuestes Soloalbum erschienen. Schönstes Stripped Down Singer-Songwriting hier drauf zu hören. Mit wirklich guten Songs eben war der Track Exile zu hören. Und Conny Ox, wie gesagt, hat diese Platte in Berlin aufgenommen, wo er seine Zelte aufgeschlagen hat. Auch die nächste Band kommt aus der Hauptstadt und zwar Chuckamuck. Letztes Jahr gingen sie noch zur Schule, waren also eine richtige Schülerband und veröffentlichen jetzt mit Giles ihr inzwischen zweites Album. Ziemlich poppiges Zeug, wie man das so ein bisschen aus den 90er Jahren ehemals Hamburger Schule kennt vielleicht. Hier kommt Chuckamuck mit ihrem Track Hitchhike. Hitchhike, das war ein Track von Chuckamuck. Die dürften so jung sein, dass sie eigentlich in ihrem Leben wahrscheinlich noch nie getrennt sind. Zumindest dürften das die Eltern noch nicht erlaubt haben, wenn ich mir das so richtig vorstelle. Die Band aus Berlin kommt aus der jetzigen Zeit, klingt aber so ein bisschen nach 90er Jahre Hamburger Schule. Eigentlich eher so Vorläufer Hamburger Schule. Da gab es mal eine Band namens Die Fünf Freunde. Die haben ähnliche, sag ich mal, unbeschwerte Popmusik mit deutschen Texten gemacht, die dann sich leider irgendwann aufgelöst haben und am bekanntesten geworden danach eigentlich Carsten Friedrich, der dann mit Superpunk und inzwischen mit der Liga der gewöhnlichen Gentlemen so ein bisschen Musikkarriere gemacht hat. Die anderen fünf Freunde-Mitglieder haben auch weiter Musik gemacht, aber nicht mehr so richtig in Erscheinung getreten. Chuckamuck grätschen in die Lücke, die immer noch irgendwie da ist, nach dem Ende der fünf Freunde. Und vielleicht sollte man ja deren Platten mal wieder veröffentlichen, wo das James McNew alias Dump macht. Könnte es die fünf Freunde eigentlich auch machen. Hier nochmal ein Track von Chuckamuck. Da geht es ums Telefon. Die Nummer ist 354-722-384. Bitte anrufen jetzt. Dein Kleid, deine Bluse, dein BH, es liegt noch alles da. Mit dir fühle ich mich so gut. Und sag mir, warum ist das so? Weil wir uns so gut verstehen, wenn wir zusammen ausgehen, zum Beispiel Freitag haben. Denn ich interessiere mich für dich und alles, was du machst. Und ich mag es, wie du lachst. Baby, ich will mit dir gehen, mit dir zusammen sein. Hältst du halt, nimm mal das heim, bis wir zusammen sterben. Und ich ruf dich an auf meinem Telefon. Du gehst mal ja, aber das kenn ich schon. Und ich ruf dich an auf meinem Telefon. 2 4 5 1 7 8 3 4 3. Meine Schuhe sind voll mit grauem Schleim. Ich lag jeden Tag im Park, rauch Tonnen schlechtes Gras und kann trotzdem nicht schlafen. Und so lieg ich nachts wach im Bett und starr die Decke an und ich starr so lang, bis ein neuer Morgen kommt und neuer Regen fällt. Ich hab Pizza bestellt, die müsste schon längst da sein. Ich sag noch, dass ich im dritten Stock wohne. Plötzlich stehst du da, seit wann kriegst du Pizza down? Das waren Chakamak mit 354-722-384. So ist dieser Track von dieser Band aus Berlin vom neuesten Album Giles. Und der nächste Künstler könnte, wenn nicht der Vater, vielleicht sogar auch der Großvater dieser jungen Spunde aus Berlin sein. Und zwar geht es um Edwin Collins, einen Musiker aus Schottland, der seit über 30 Jahren Musik macht und mit Understated gerade eben sein neuestes Album veröffentlicht hat. Hier der Track 31 Years, natürlich 31 Years of Rock'n'Roll. Thank you. 31 Years, das war Edwin Collins. Er hat 83 mit seiner Band Orange Juice und dem Track Rip It Up schon mal so einen kleinen Top Ten in England gehabt und dann natürlich den großen Durchbruch mit A Girl Like You, 95. Dann gab es leider eine kleine gesundheitliche Pause. Er hatte einen Schlaganfall und musste sich davon erstmal wieder erholen. Das hat er hingekriegt und jetzt, wie gesagt, mit dem neuesten Album Understated eine Platte aufgenommen, die an die alten Zeiten nahtlos anknüpft und Respekt und Hut ab vor Edwin Collins, einem großartigen Künstler, immer noch nach 31 Jahren Rock'n'Roll. Wo wir gerade bei Eulen, Kamellen und alten Künstlern sind, House of Love sind auch zurück. Die Band um Guy Chadwick und Terry Bikers, gegründet 86 in England. Damals ziemlich erfolgreich gewesen mit tollen Alben und tollen Songs und tollen Singles wie Christine zum Beispiel oder Shine On oder auch Real Animal. Dann war mal auch kurz eine Pause bei House of Love und jetzt ist die Band im Originalbesetzung zurück. Zumindest Terry Bikers wieder mit an Bord. Und She Paints Words in Red heißt das neueste Album der Band. Kommt an das alte Material natürlich nicht dran, bei Weitem nicht. Aber trotzdem ein Track davon, Money Man, hier kommt House of Love. Das war der Money Man von House of Love von ihrem Album She Paints Words in Red. Und wer die alten Sachen der Band nicht kennt, auf jeden Fall reinhören. Die sind dann doch nochmal 3 Stufen besser, als das gerade eben gehörte. Der nächste Track, der ist doch mal locker 13 Minuten lang und ich kann entspannt Zigaretten holen gehen. Es geht um Lubomir Melnik, einem ukrainischen Pianisten, der mit Corollaries eine Platte aufgenommen hat, im Studio mit Peter Broderick zusammen und auch Nils Frahm hat ein bisschen mit Hand angelegt dabei. Das heißt, ihr habt schon ungefähr vielleicht eine Idee, in welche Richtung das geht. Ganz ruhige Klaviermusik mit eher Raum zwischen den Tönen als die Tasten selbst, die hier angeschlagen werden. Von Lubomir Melnik hier der Track Night Rail from the Sun. Good. Thank you.